Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 491. Alle guten Dinge sind 3.0. Thema heute Android 10 mit Magic UI 3.0 bzw. EMUI 10. Das habe ich ja schon angekündigt, dass ich mich diese Woche damit etwas genauer beschäftige, denn ich habe, oh Schreck, oh Graus, das Update auf Android 10 bekommen auf meinem HonorView 20 und da werde ich euch jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Und bei den News war diesmal gar nicht mal so wenig vorhanden, muss ich sagen. Hab allerdings noch vielleicht am Anfang hier von dem Newsblog dann noch etwas zu sagen zu den Android Central Spamming Kram, der da jetzt gerade läuft und die Konsequenzen dazu. Ja. Und in der Community ging es auch sehr froh zur Sache. Ja, und natürlich haben wir auch wieder die App der Woche. Tja, ich fange einfach mal an. Android 10 mit Magic UI 3.0. Was habe ich mich ja davor geradezu gewehrt? Ja, eins der ersten oder das erste Android-Update, das ich wirklich nicht haben wollte. Ja. Und das ist aus gutem Grund. Bei Android Oreo, da war ich ja total begeistert. Diese Begeisterung ließ ziemlich schnell nach. Android Pie hat dann meine schlimmsten Befürchtungen übertroffen und Android 10 war, ja, wie gesagt, das erste Google Android Update, wo ich gedacht habe, nein, das möchte ich gar nicht haben. Und habe mich dann so richtig mal in die Situation versetzen können, wie viele normale User auch sind oder das Gefühl haben, nämlich jedes Update ist ein schlechtes Update und jede kleine Änderung wird verabscheut, ja, und so weiter und so weiter. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass die Sachen eben nicht mehr so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Damit meine ich nicht bedienungsmäßig, sondern tatsächlich, sie gehen nicht mehr. Manche Sachen gehen einfach nicht mehr. Oder umständlich, und das ist auch ein Novum, ja, was eben jetzt bei Google, so wie bei vielen anderen Firmen, die einfach zu groß und fett geworden sind, ja, oftmals passiert, dass nämlich die Sachen verschlimmbessert werden. Und leider gibt es diesen Trend eben auch mit dem Android 10. Von so echt, also ich kann mich leider nicht anders ausdrücken, weil ich so voll mit Zorn bin gegenüber diesem Mumpitz, ja, dieser Dreck, ja, Digital Wellbeing, den lasse ich mal ganz außen vor. Ich hab's letzte Woche schon mal gesagt, wer das braucht, der braucht keine Funktion Digital Wellbeing, der braucht einen Besuch beim Arzt, ja. Und das meine ich tatsächlich so, denn es ist wirklich, diese Digital Wellbeing-Funktion ist eigentlich nur für Junkies, ja, für Leute, die echt suchtkrank sind am Handy. Die brauchen da aber keine Digital Wellbeing-Funktion, sondern die müssen sich da ernsthaft professionelle Hilfe holen lassen, ja, wenn man das nicht mehr selbst kontrollieren kann. Ansonsten kann jeder normal denkende Mensch, ja, wenn er seine Ruhe haben will, den Do Not Disturb-Modus, also Nicht-Stören-Modus einstellen oder, man glaubt es kaum, das Handy sogar ausschalten oder was so zwischendrin liegt, ja, den Flugmodus aktivieren. Ja, dann, wenn man den Flugmodus aktiviert, kann man noch die weiteren Funktionen benutzen, ja, ist aber ungestört. Ja. Und wer eben auch die weiteren Funktionen nicht benutzen will, da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Nicht in die Hand nehmen. Nicht nutzen. Ja, das stellt euch mal vor, ihr fährt gerne Auto, ne, aber das ist natürlich böse, ja, böse Autofahren, das geht nicht, ja, und dann wirbt ein Hersteller mit einem Timer, ja, wo ihr dann einstellen könnt, okay, also von 10 bis 18 Uhr, ja, darf man das Auto nicht benutzen, also da funktioniert das Auto nicht, ne, und dann so geht es. Also, so Quatsch. Oder man fährt, aber so zwischen, also ab 22 Uhr, ja, darf man eben nur noch mit 80 fahren, so damit man nicht so leicht verführt wird, doch nach eben 20 Uhr Auto zu fahren. Ja, also das heißt, das Benutzergefühl wird kaputt gemacht, ja, damit man das Ding nicht mehr in die Hand nimmt. So ungefähr ist es mit diesem Wind-Down, ja, und was das alles bedeutet. Also ich merke das ganz im Ernst, ja. Also Leute, ne, Digital Wellbeing braucht man nicht. Da braucht man eher einen Besuch beim Arzt. Ja. Das meine ich ganz im Ernst. Und gut, also deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor. Habe ja jetzt lang genug darüber gesprochen. sondern ja, geh mal auf die Bugs und die Probleme mit dem Design. Also ich habe gemerkt, dass einige Apps, inklusive dem Huawei Assistant, unter Android 10 einfach nicht mehr richtig funktionieren. Es gibt ganz komische Fehler, beispielsweise, dass Listen einfach nicht mehr weiter scrollen. Also als ob die Seite zu Ende wäre, ich kann nicht weiter scrollen. Das tritt auch nicht immer auf, sondern sporadisch, ohne irgendwelchen Grund. Ja? Ich meine, das Ganze wird schon einen Grund haben, nur ich kann ihn eben nicht erkennen, trotz intensiven Suchens danach. Also weiß ich nicht, was da im Hintergrund läuft. Dann habe ich gesehen, dass auch die Oberfläche sich des Öfteren neu startet. Ja, natürlich auch mit der Folge, dass Apps geschlossen werden und dann eben neu geöffnet werden, was ich überhaupt nicht gut finde. Und es ist tatsächlich bereits in dieser kurzen Zeit, in der ich Android 10, das sind glaube ich jetzt 14 Tage knapp, ist es bereits 4-mal abgestürzt. Und zwar richtig. Vor diesem Update 0-mal. Also ich habe das seit April letzten Jahres bis vor 2 Wochen 0-mal abgestürzt. Innerhalb der letzten 2 Wochen, ja. Also ich verstehe das alles nicht. Ja, da ist doch wieder irgendwas am Werkeln. Nun kann man natürlich sagen, ja, da ist Honor schuld. Ne? Glaube ich aber nicht. Das war genau das, was ich befürchtet habe, nämlich, dass das System inkonsistent wird, ja, dass es nicht mehr stabil läuft. Und genau das ist auch eingetreten. Ja. Zwar blieb der Super-GAU aus, ja, das heißt, solche Programme wie Mix Explorer und so weiter, die können nach wie vor auf die ganze Android Verzeichnisstruktur zugreifen, wobei ich da nicht weiß, ob das eben ein Verdienst eben ist von Honor oder ob das auch bei zum Beispiel bei den Pixel-Geräten so ist, dass man nach wie vor auf alle Verzeichnisse zugreifen kann. Da wurde ja auch nochmal in letzter Minute, glaube ich, was geändert. Das soll dann erst in Android 11 kommen. Da kann man dann gar nichts mehr mitmachen mit dem Ding. Das blieb zumindest mal aus. Und weil es zum Glück so lange gedauert hat, sind auch die meisten Apps für die Nutzung unter Android 10 auch jetzt geupdatet worden. Ja, am Anfang, als das Android 10 Update ausgeliefert wurde, als Beta-Version, lief noch nicht mal Pokémon Go. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist eine Main-App, die lief nicht. Einfach so, lief nicht. Ja, und da könnt ihr mal sehen, wie frustrierend das dann auch ist. Ja. Für die Entwickler, wenn die auf einmal da so ein System hingepflanzt kriegen, wo einfach nicht mehr richtig funktioniert. Das muss man ganz knallhart sagen. Die Designänderungen bei diesem Magic UI gefallen mir eigentlich recht gut. Da gibt es eigentlich nichts zu deuteln. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich das Design schon mal irgendwo gesehen habe. Ja, ganz ehrlich. Da ist jetzt zum Beispiel die Einstellung, da ist jetzt alles statt mit solchen quaderförmigen Icons, ist jetzt alles rund. Ja. Und auch ansonsten in den Einstellungen selbst sind die Symbole, die Embleme, alles eben schön in diesem runden Format hier zum Auswählen verändert worden. Auch das gesamte Erscheinungsbild sieht jetzt mehr nach Material Design aus als vorher. Und insgesamt, muss ich sagen, gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ja. Nur die Bugs eben, die nerven total und also wie gesagt, dieses System ist nicht mehr ganz so stabil, wie es vorher war. Ich hoffe, dass da früher oder später noch ein Update hinterherkommt, wo das wieder ein bisschen verbessert, aber ich bin echt traurig, was Google sich da mit Android 10 erlaubt hat. Das ist einfach so nicht mehr tragbar. Und ich freue mich schon, wenn, ich komme da noch drauf, wenn nächstes Jahr Alternativen auf den Markt kommen. Ja, und da, wie gesagt, bei den News komme ich dann zu nochmal. Und da werde ich dann auch schauen, dass ich vielleicht ein System nehme, das ja Android-kompatibel ist, aber nicht mehr in diesem Update-Gefüge ist, was Android eben oder was Google eben rausbringt, so dass ich eben hier erwarten kann, dass das Gerät auch längere Zeit funktioniert. Wahnsinn. Ich bin enttäuscht, aber wie gesagt, zum Glück blieb das große Unheil aus, so dass man eben hier auch jetzt sagen kann, ja, man kann das Update machen. Ich kann nicht unbedingt warnen davor, aber ich kann es auch nicht empfehlen. Das heißt, wenn ihr jetzt neue Funktionen oder das Design, wobei die neuen Funktionen halten sich wirklich massiv in Grenzen, wenn ihr das neue Design nicht unbedingt haben wollt, dann empfehle ich euch einfach, das nicht zu updaten. Allerdings, und das ist eben das größte Manko, das ist auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Ich hätte es auch nicht gemacht, aber die Sicherheitsupdates müssen ja irgendwie eingespielt werden. Und und soweit ich weiß, ist es nicht möglich, die Sicherheitsupdates bei, jetzt hier wie in meinem Fall Honor, unabhängig von dem Android 10 beziehen. Und ich denke mal, das wird auch mit anderen Geräten, die upgradefähig sind, nicht passieren. Theoretisch müsste es ja gehen, dass es eine Version gibt für die entsprechenden Geräte, die beispielsweise jetzt bereits 2 Jahre alt sind, aber eben noch keine 3 Jahre. Und in einem Jahr gibt es ja quasi, in diesem einen Jahr gibt es ja dann keine Major-System-Updates mehr, sondern eben nur noch Sicherheitsupdates. Und von daher müsste es ja eigentlich möglich sein. Aber wie gesagt, das ist auch herstellerabhängig. Und bei den Geräten, die eben auf Android 10 geupdatet werden können, da wird man es wohl auch nicht auswählen können. Nein, ich möchte gern bei Android 9 bleiben, möchte aber trotzdem die Sicherheitsupdates haben. Schön wäre es. Ne? Tja, so sieht's aus. So tief sinke ich bereits durch Google, durch Android, ja. Hätte ich nie gedacht, ich als Update-Fanatiker, der die Updates immer am besten als allererstes haben will, ja, möchte keine mehr haben, aus Angst, dass dann danach nichts mehr richtig funktioniert. Das ist unglaublich, hätte ich nie gedacht von Google, dass das mal passiert. Ich habe hier auch nochmal was verlinkt, da könnt ihr mal gucken, da gibt es so einige Designänderungen jetzt bezogen auf das EMUI 10 gegenüber der EMUI 9.1, also das heißt die alte Android 9 Version gegenüber der Version mit Android 10 jetzt, und da könnt ihr auch so ungefähr nochmal abschätzen, wie da die Änderungen sind, was für Besonderheiten da jetzt zu sehen sind, und da seht ihr auch ganz schnell das, was ich meine. Und wie gesagt, wenn ihr das wisst, also mir kommt dieses mit diesen runden Icons und das Aussehen der Einstellungen, alles kommt mir doch ziemlich bekannt vor, aber ich kann es jetzt nicht mehr genau festmachen, woher das kommt. Ja. Sehr seltsam. Nun ja. Gut, damit lasse ich mal jetzt das Thema Android 10. Das wird auch das sein, was ich da eben dazu zu sagen habe. Auch das ist ja relativ mau, muss ich sagen. Die ach so gepriesenen neuen Funktionen sind alles nur wischiwaschi und überhaupt nicht vorhanden. Ja. Diese Funktionen, die erneuerten Funktionen sind quasi nur für die Pixelgeräte zu haben und auch da nur für bestimmte Pixelmodelle. Und nun ja, was soll's. Vielleicht noch ein Wort zu einem Desktop-Modus bei Honor. Der hat sich verbessert, gleichzeitig aber auch etwas ist auch gleichzeitig etwas verbuggter. Auch hier gebe ich dem Android 10 die Schuld. Da bleibt zum Beispiel manchmal das Handy-Display an, während der Desktop genutzt wird, obwohl das Handy gar nicht mehr weiter genutzt wird. Und da kann man auch sehen, dass da immer noch eine Verbindung besteht. Und dann passiert es auch häufiger, dass die Desktop-Oberfläche abstürzt, ja, und quasi ein Reset macht. Einmal hat sogar das ganze Handy ein Reset gemacht, ja. Und das passiert nicht, wenn es wenn das Display ausgeht, dann befindet sich das offenbar im richtigen Modus und dann geht es. Ja, sobald das Touchpad aktiv ist, ist das System etwas instabiler, ganz komisch. Es hat sich hier auch was an der Zeile geändert, an der Desktop, wie nennt man das, Benachrichtigungszeile, ja, ich weiß nicht, Iconzeile. Da wurden einige kleine Veränderungen gemacht. Leider ist die Auswahl der Tastatur nicht mehr möglich, was ich sehr schade finde. Also man kann hier nicht mehr zwischen verschiedenen Tastaturen hin und her schalten. Das ging früher. Stattdessen ist jetzt hier, was ich zwar praktisch finde, aber nicht als Ersatz für die Tastatur, ein kleines Icon. Wenn man da drauf drückt, öffnet sich das interne Honor Notepad und somit kann man dann schnell Notizen machen, weil eben das entsprechende Icon immer sofort vorhanden ist. Gut. Ja, auch hier hat sich vom Design dann her ein bisschen was geändert. Der Benachrichtigungsmanager ist ein bisschen kleiner geworden und optisch eben auch etwas aufgefrischt. Ansonsten ist aber auch da nicht ganz so viel verändert worden. Was mir aufgefallen ist, positiv, die Huawei Cloud und einige andere interne Dienste, die können jetzt auch genutzt werden, wenn man im Desktop-Modus einen LAN-Anschluss dran hat. Also es gibt ja da solche Adapter, wie ich einen habe, und da kann man ein LAN-Kabel anschließen, dass das Gerät eben nicht über das WLAN funktioniert, sondern direkt über Festkabelverbindung, Ethernet. Und dann war das so, dass leider das Gerät die Cloud-Verbindung zur Huawei Cloud gar nicht mehr erkannt hat und quasi diese Funktion abgeschalten hat, weil das Gerät gesagt hat, nein, hier gibt es keine Netzwerkverbindung, also ist da auch nichts, kann man nichts machen. Das hat sich jetzt geändert, man kann auch jetzt zugreifen über das LAN auf die Huawei Cloud, kein Problem. Es ist auch verbessert worden dahingehend. Früher war das so, wenn ich das Gerät an diesen Adapter angeschlossen habe und WLAN war noch aktiv, dann musste ich den Ethernet-Stecker rausziehen am Adapter und wieder reinstecken. Ja. Erst dann hat er das interne WLAN abgeschaltet und ist dann eben auf den Ethernet-Anschluss gegangen, wenn ich zuvor natürlich dann hier abgeschalten habe. Also ich musste auf jeden Fall das WLAN abschalten. Ja. Was natürlich auch zur Folge hatte, dass wenn ich den Adapter hier abgemacht habe, musste ich auch das WLAN einschalten. Und dreimal dürfte raten, was da öfters passiert ist. Ich habe vergessen, das WLAN einzuschalten, habe mich gewundert, warum keine Nachrichten ankommen. Ne? Warum ist es denn auf einmal so still bei mir? Ne? Tja, das muss ich zum Glück nicht mehr machen. Einfach anstecken an den Adapter. Dann wird nach ein paar Sekunden der WLAN- und Mobildatenanschluss deaktiviert und der Ethernet-Anschluss wird genutzt. Ziehe ich den Adapter ab, wird sofort das WLAN und Mobile Data wieder aktiviert und es geht ganz normal wie zuvor auch. So, jetzt hat aber die News. Die Honor Magic Watch 2 wird ab dieser Woche erhältlich sein. Am 12. Dezember soll sie ja rauskommen. Und zwar einmal ein 42mm Modell, das kleine, sage ich, ja, und das 46mm Modell auch mit besseren Ausstattungen, zum Beispiel eine wesentlich stärkere Batterie, also Akku, 455mAh, auch eine höhere Auflösung vom Display, 454x454 Pixel. Es sind 4 GB Storage an Bord bei der Uhr. Benutzt die Huawei Wearable Plattform. Und damit, ich habe schon etliches drüber gesagt, anscheinend ist es jetzt auch bestätigt, dass GPS ebenfalls Galileo benutzt wird und damit wird eben eine Ortung ziemlich exakt möglich in unseren Gefilden, finde ich sehr, sehr schön. Ansonsten alles drin, was man so braucht, an Beschleunigungssensor, Gyro, Herz, Frequenzsensor, Barometer, ein Kompass, für mich sehr wichtig, und verschiedene andere Funktionen, die eben von so einer Smartwatch eben zu erwarten sind. Ja, als Besonderheit finde ich es immer noch wert zu sagen, dass eben echtes GPS, wie ich ja gesagt habe, Galileo eingebaut ist. Bluetooth kommt das Protokoll 5.1 zur Verfügung. Wenn man also ein Gegengerät hat, wo ebenfalls 5.1 hat, dann kann man hier wesentlich mehr Strom sparen. Es ist möglich, bis zu 14 Tage bei normaler Benutzung diese Uhr zu nutzen, bevor man sie wieder auflädt. Auch das ist eine interessante Sache. Und ich habe ja schon angekündigt, ich werde mir die Uhr bestellen und werde sie testen. Ob ich sie dann behalten werde, wird eben vom Test abhängen. Mal sehen. Es gibt etliche Modelle, aber das ist was, müsst ihr mal angucken. Das ist natürlich hier über Audio-Podcast nicht unbedingt so zu transportieren. Ich finde, sie sieht eigentlich ganz schön aus. Und dann hängt eben alles von den Watchfaces ab, was für Watchfaces da in Europa möglich sind. In China gibt es dafür, zumindest für die Vorgängermodelle, unzählige Watchfaces in allen Designs. Und bei uns gab es dann nur 5 oder 6. Wenn das hier bei uns auch so wäre, mit der neuen Generation, wäre das natürlich sehr, sehr schade. Und ich glaube, dann würde ich mich auch entschließen, nee, dann kann ich mir gleich eine normale Uhr holen mit Bluetooth-Verbindung. Ja, beispielsweise eine Casio Edifice Bluetooth. Und dann brauche ich eben auch diese anderen Sachen nicht, wenn ich eh keine nicht genug variable Watchfaces habe. Denn das ist bei mir ein wichtiger Punkt. Da muss das perfekte Watchface vorhanden sein, dass es auch designmäßig auf dem Bildschirm so aussieht, wie ich mir das vorstelle, und nicht anders. Schließlich kostet es als Uhr gesehen für 180 Euro auch eine Menge Kohle. Für eine Smartwatch allerdings ist das relativ günstig, meiner Meinung nach. 180 Euro, das ist ein Schnäppchen. Und wie gesagt, deswegen möchte ich das auch auf jeden Fall ausprobieren. Dann gab es einen kleinen, ein kleines Erdbeben. Ja. Larry Page und Sergey Brin geben die Google-Spitze ab an Sundar Pichai. Die treten zurück als CEOs, oder zumindest mal Larry Page, ne, als CEO zurück. Sergey Brin war ja, soweit ich das weiß, sowieso kein CEO mehr von Alphabet. Ja, weil es ist ja so, Google gehört ja zu Alphabet. Alphabet ist ja diese neue Dachgesellschaft, ja, und seit es die gibt, ging es eben massiv bergab mit Google. Offenbar ist, so interpretiere ich das auch, Larry Page nicht mehr besonders glücklich mit allem und gibt tatsächlich die Konzernleitung jetzt ab, und zwar an dem CEO von Google, der bereits eben seit 2015 CEO dort ist, nämlich an Sundar Pichai. Das heißt, Sundar Pichai ist jetzt nicht nur der CEO von Google, sondern auch von der Dachgesellschaft Alphabet. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so gut. Ja, weil wenn das nicht an Sundar Pichai gelegen hat, dass Google immer weiter in Richtung unsympathische Firma à la Microsoft und Apple 2.0 sich entwickelt, dann wäre es ja gut, aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Sundar Pichai hätte bestimmt Möglichkeiten gehabt, da entgegenzuwirken. Wenn ihr mal das verfolgt, was da momentan für ein Geschwurbel zu hören ist von Google, ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt noch auf die Entwicklung von neuen Technologien konzentrieren. Ja, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls macht es in der Öffentlichkeit nicht mehr den Eindruck. Ja, hinter den Kulissen haben die ja schön mit diesem Quantencomputer herumgebastelt, das dann vielleicht in 10 Jahren interessant wird. Ja. Klar, das ist natürlich wichtig. Das sind wichtige Geschichten, die wo man auch rechtzeitig eben Fuß fassen muss. Ja, nur so kann man ja neue Technologien auch etablieren. Aber so die wirklichen User-Technologien, die sehe ich nicht mehr von Google als Innovator auf den Markt kommen, sondern von vielen anderen Firmen. Und Google tut nur noch behindern. Und das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Und offenbar hat auch Larry Page jetzt hier nicht mehr das Gefühl, als CEO von Alphabet hier noch was reißen zu können und gibt eben jetzt das Ruder ab. Bleiben aber nach wie vor im Vorstand und haben dort auch mit ihren Aktienanteilen noch einen gewichtigen Einfluss und können da auch die Geschicke bestimmen, wenn sie das wollen. Von daher, ja, mal sehen, was jetzt passiert. Viele Artikel gibt es, die auch sagen, dass das diese Ablösung der Spitze eigentlich nicht viel bedeutet. Und ich befürchte leider auch, dass es genau darauf hinausläuft, denn die Aktionäre sind eben die wirklichen Entscheider jetzt. Und das ist genau ja das Problem. Ja, man kann eben manche Projekte nicht mehr den Entscheidern nahe bringen, weil die Leute oftmals keine Ahnung haben von der Thematik. Ja, die wollen Kohle machen. Und Kohle macht man eben nicht, indem man den Usern gute Produkte bietet, sondern Kohle macht man, indem man die User mit irgendwelchen Produkten dazu bringt, Umsatz zu generieren. Ja, und dann werden wir mal sehen, wie das sich jetzt entwickelt. Sundar Pichai war ja eigentlich auch ein sehr sympathischer Charakter anfangs. Keine Ahnung, was da jetzt wird, aber von Sympathie ist momentan ja, wie ihr sicherlich schon mitkriegt habt, bei mir momentan nichts mehr zu spüren. Ja. Und naja, gucken wir mal, wie das wird, ja. Ich bin halt da nicht ganz so leicht einzunehmen, ja, das war damals auch schon bei Apple so. Ob da jetzt ein Steve Jobs CEO ist oder nicht, ist mir vollkommen wurscht, ja. Nur die Technik zählt und als eben zum Beispiel die iMac Bondi Blues rauskam und die iBooks damals, da war ich Feuer und Flamme, ja, und dann kam eben Mac OS 10 und diese furchtbare Update-Politik und eben der Anfang von der Umwandlung von der, ja, sag ich mal, sympathischen Computer-User-Firma zu einem Moloch, der immer nur mehr Geld aus den Usern rausziehen will und dann adios muchachos. Und wenn sich das bei Google weiter so entwickelt, ich hab's ja schon gesagt, dann heißt eben hier auch adios muchachos. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder eine Alternative, aber von mir aus, ja, gehe ich dann eben zum kleineren Übel, so wie ich das auch jahrelang gemacht habe, geswitcht habe zwischen Apple und Microsoft, ja, gerade wäre eben wieder ein bisschen mehr Anflug von Verständnis zeigt gegenüber den Usern, ja. Tja, so ist das nun halt mal, ne? Wer Prinzipien hat, der lebt nicht einfach. Aber es könnte einfacher sein für die Leute, wenn man seine Prinzipien eben beibehält, die eben zum Beispiel auf etwas bauen. Und so ist zum Beispiel hier Android Central momentan in meinen Fokus geraten. Denn die Entwicklung war jetzt schon über 1-2 Jahre deutlich zu sehen und jetzt hat mir es gereicht. Seit heute habe ich Android Central nicht mehr in meinem Feedreader und ist auch nicht mehr in meinem Radar. Rest in peace Android Central. Und warum dieser krasse Schritt da meiner Meinung nach erforderlich war von mir aus, war, weil eben nur noch Spam kam. Also, um das mal zu verdeutlichen, letzte Woche kamen acht Postings von Disney Plus hintereinander, ja, wo immer nur um dieses Thema ging, natürlich, ne, mit entsprechenden Links dazu, ne, dass man auch, ne, jetzt abonnieren, ne. Dann Verkaufsempfehlungen gab es dann, Kaufempfehlungen gab es dann natürlich auch mit Links, ja, ganz klar. Reflinks ohne Ende, Staubsauger werden beworben mittlerweile dort, die dauernden Links zu PlayStation im Android Central Feed, also im Android Feed, ja, werden andauernd Werbeposts gemacht, damit man irgendwas von der PlayStation kauft, sogar Wasserkühler und alles Mögliche. Alles, was man per Reflink anbieten kann, wird dort eingestreut, wild und ohne Bezug zu dem Android-Thema. Und Android Central wurde ja auch übernommen vor einiger Zeit von einer anderen Medienfirma. Und das merkt man jetzt mittlerweile extrem deutlich. Das Aufkommen von Werbeposts ist in keinem Verhältnis mehr zu den wirklich interessanten Android-Posts und deswegen nehme ich da meinen Hut und gehe aus dem Feed raus, denn ich habe keinen Bock hier von wirklich heute, ich habe mal gezählt, ich habe mir die Mühe gemacht, ja, von 160 Nachrichten bei Android Central waren etwa 100 Spam und das geht einfach nicht mehr. Ende. So sieht's aus, ja. Dann habe ich noch was zu TikTok, ja. TikTok, da war ich auch die ganze Zeit ein bisschen zwiegespalten. Warum? Weil der Inhalt doch sehr fraglich ist, ja. Also zu 90% ist dort Schrott, ja, auf TikTok, ne. Und ich weiß nicht, warum ich immer wieder dieselben Dönerbuden-Videos bekomme, ja. Das ist das Einzige, was nicht weggegangen ist. Ansonsten funktioniert es mit, wenn man das auswählt, ja, dass man nicht interessiert ist an so einem Post. Ich habe das auch auf Englisch gestellt. Ein Tipp übrigens, wenn ihr das einrichtet, stellt es bitte nicht auf Deutsch. Ihr kriegt nur Dönerbuden-Posts, wenn ihr das auf Deutsch stellt. Was das mit Deutsch zu tun haben, weiß ich eh nicht, aber also da ist nur noch aus dem Milieu, ja, und verwandte Dinger, ja, was zu sehen. Ich weiß nicht, ob es da auf TikTok da die Community besonders stark ist. Ja. Aber ist mir egal, auf jeden Fall. Stellt es am besten sofort, wenn ihr euren Account einrichtet, auf Englisch ein, ja, und wählt als Land bloß nicht Deutschland, sondern irgendwas anderes. Und dann geht es auch. Ich habe das dann nacheinander alles müssen anpassen. Ich blocke also jeden Account von Dönerbuden, Imbiss und was weiß ich, Plattenleger oder sonst irgendwas, ja, keine Ahnung. Und blocke auch gleich die User und gebe zusätzlich nochmal an, klick auf das Video Not Interested, ja. Und jetzt wird es langsam besser und jetzt kommen auch langsam etwas vernünftigere Videos und da macht es dann auch schon wieder ein bisschen mehr Spaß. Ich hätte es ja fast gleich wieder gelöscht, weil wirklich da, also, dann kann ich nur meinen Kopf schütteln, was da kommt. Ne? Aber jetzt habe ich ein paar Leute und ein paar Promis auch, wo ich also gut finde, ja. Die follow ich mal und auch das wird wohl herangezogen zur Erkennung, was man denn an Videos gerne sehen würde und jetzt klappt es einigermaßen gut. Also ihr braucht da ein bisschen Zeit, um das alles einzustellen, sage ich mal, indem ihr eben Posts als nicht interessiert markiert, not interested oder eben gleich, es ist bei einigen Dingern zu empfehlen, die User blockt. Ja, also einfach blocken und dann sperren, dann könnt ihr auch davon, von diesem Inhalt verschont werden. Ich weiß nicht, was da dran so interessant sein soll, ja, wenn ich, also nee, ich möchte es jetzt gar nicht mehr ausbreiten, aber vor allem, ich hätte es dann erwartet, wenn ich da vielleicht als Land Saudi-Arabien oder Türkei ausgewählt hätte, ja, dann hätte ich das vielleicht erwartet, ne, aber weiß nicht, man wählt Deutschland aus und kriegt dann alles, aber keine deutschen Posts. Ne? Also ich meine, ja, Deutsch schon, aber ne, ihr wisst, ne? Nicht, dass mich das jetzt interessiert, weil muss ich auch ganz ehrlich sagen, das meiste, was aus Deutschland gepostet wird in TikTok, ist auch Riesenschrott. Deswegen nehmt einfach Englisch. Als Land habe ich jetzt Japan genommen, habe noch kein einziges japanisches TikTok-Post bekommen. Keine Ahnung, wieso. Ja, vielleicht ist TikTok dort nicht richtig in Nutzung oder was weiß ich. Oder nehmt USA als Land oder Großbritannien und dann kriegt ihr auch vernünftige Sachen. Allerdings, wie gesagt, wichtig ist bei der Einrichtung beim ersten Mal, dass ihr da schon ein anderes Land auswählt, sonst kommt ihr aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus. Ja? Und das war ja auch schon bei Twitter so, wenn ich mich da in dem Public Feed umgucke, ja, und gebe eben als Standort Deutschland ein, dann denke ich als, oh weia, man merkt doch den Unterschied von Inhalten, wenn es, das tut mir furchtbar leid, dass ich das sagen muss, wenn es aus Deutschland kommt und wenn es aus den USA kommt. So, ich bin kein USA-Fan, ja, aber was dann die Inhalte anbetrifft, ist es dann doch wesentlich interessanter als das Geschwurble aus der deutschen Community, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist mir auch schon bei den Bloggern aufgefallen, das ist mir bei Twitter aufgefallen und das fällt mir auch bei TikTok auf. Also aus Deutschland kommt da nichts Interessantes, aber bei der Abwehrhaltung, die es hier in Deutschland zu allem gibt, was Neues betrifft, ist ja auch klar. Ne? Naja. Gut, nochmal zur Erinnerung, das Dezember-Update für das Pixel 1 wird das letzte Update sein, das es von Google gibt. Und danach ist nichts mehr vorhanden. Empfohlen wird es, weil dort nochmal wichtige Sicherheitsupdates sind, die scheinbar auch notwendig sind. Ansonsten wird es kritisch in nächster Zeit, weil dann doch schon wieder etliches an Sicherheitslücken aufgetaucht sind. Da können wir nur hoffen, dass es dann nicht weitere Sicherheitslücken gibt oder dass Google sich eben erbarmt, vielleicht dann trotzdem noch, wenn was ganz Schwerwiegendes auftritt, vielleicht trotzdem noch ein Update hinterher zu schicken. Aber rechnen würde ich damit nicht mehr, weil dieses Update, Dezember-Update, ist eben auch schon markiert als Final Update. Die besten Apps und Spiele laut Play Store Voting, ja, die zur Abstimmung stehenden Apps und Games sind ja jetzt gekürt worden. Ich bin auch mit der Nominierung nicht einverstanden gewesen, aber die besten Apps waren überhaupt gar nicht nominiert, also konnte man auch für sie nicht abstimmen. Also es ist auch sehr, sehr zweifelhaft hier, was diese Ergebnisse dann anbetrifft. Das Einzige, was ich wirklich nachvollziehen kann, ist das User-Choice-Game Call of Duty Mobile, was ja auch hier deutlich gezeigt wird mit den Verkaufszahlen, sage ich mal, mit den Download-Zahlen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, bei den normalen Apps, da war eigentlich fast nichts Interessantes. Letztendlich wurde es dann diese Glitch-Video-Effekts. Ja? Ein Video-Editor, der eben Videos aussehen lässt, als ob da irgendwas kaputt ist an der Kamera. Ne? Super, geil. Ja, ich empfehle euch, eine kaputte Kamera zu nehmen, dann braucht ihr das nicht nachzubearbeiten. Gut. der Schock kam allerdings noch in einer kleinen unscheinbaren Meldung. Ja, Google hat ja, sag ich mal, vorsichtig ausgedrückt, kein glückliches Händchen, was Chat-Apps betrifft. Zuerst der vielversprechende Anlauf, ja, mit G-Talk, dann die unglückselige Konvertierung in Hangouts und kaum war Hangouts einigermaßen bei den Hardcore-Usern etabliert, kam Allo, das wiederum mit Sang und Klang unterging und jetzt hängt Google so zwischen, ich habe ja gar keine Chat-App, und aber wir haben ja Google Messages, ja, mit RCS, was natürlich auch nicht richtig funktioniert und einfach nur verbesserte SMS ist, und damit ist das Desaster natürlich schon ziemlich heftig. Es gibt noch weitere Einzelheiten, ja, mit diesen Chat-Geschichten, aber so tief wollen wir da gar nicht reingehen, ja. Also im Prinzip hat es momentan Google keine für den normalen Markt interessante Chat-App mehr. Und dann auf einmal lese ich tatsächlich, dass Google in Google Fotos Chat integrieren will oder integriert hat. Man kann jetzt in Google Fotos chatten mit Usern. Oh nein! Das ist keine gute, das lässt keine gute Hoffnung aufkommen, ja, weil überall, wo Google irgendwie eine Chat-Funktion eingebaut hat, wurde das entweder wieder zurückgenommen oder die App ging wirklich massiv den Bach runter, ja. es ist wirklich nicht nachzuvollziehen, warum man jetzt einen Chat in Google Fotos integriert, statt eben eine vernünftige Chat-App mal auf den Markt bringen will. Ja. Offenbar ist es da, hat sich das noch verschlechtert, diese Zusammenarbeit mit den einzelnen Abteilungen bei Google. Die einen Google Messengers, die anderen Hangouts, die dürfen sich jetzt bei den Business-User noch herumschlagen, bis es dann letztendlich Rest in Peace Hangouts heißt, ja. Ist halt schlecht mit Firmenverträgen, ne? Wenn man die noch hat, kann man nicht einfach die App abstellen, ne? Deswegen wird dann so eine App halt dann als Business-Only markiert und fertig und für die Normal-User dann eben unattraktiv gemacht. Und dann eben hier das Entwicklerteam von Allo, was ja jetzt ja, nicht mehr existent ist, Allo, ja, ist ja abgestellt worden. Und jetzt probiert eben hier irgendwie wieder eine Gruppe hier einen Chat einzubauen in Google Fotos, wo ich das eigentlich am allerwenigsten erwarten würde. Also ich meine, die Kommentarfunktion ist ja okay und das macht auch Spaß, das wird auch häufig genutzt, aber wirklich ein Chat in einer Foto-App, nee, also das ist wirklich eine sehr seltsame Geschichte und mal sehen, wie sich das entwickelt, beziehungsweise nicht entwickelt. Xiaomi Mi 10 hat einen Snapdragon 865 an Bord, das ist jetzt offiziell gemacht worden, denn das wurde alles offiziell vorgestellt. Das Xiaomi Mi 10 wird wohl der neue oder ist das neue Flaggschiff von diesem von Xiaomi und das Telefon kommt im ersten Quartal 2020 raus. Ja, 5G natürlich, kann man schon sagen. Und damit wird also hier ein richtiges, wie sagt man, Powerhorse wieder auf den Markt kommen. Ja, und dann wird es wieder interessant werden mit den Mitbewerbern, wie die wieder aufrüsten. Wir kennen das ja schon, aber immerhin Xiaomi behält da mehr als den Anschluss und setzt hier auf den Snapdragon. Und in dem Fall, ja, scheinen die auch gute Kontakte zu haben, sodass sie an den Prozessor auch schnell rankommen. In Südkorea hat ein Gericht eine Rekordstrafe gegen Qualcomm verhängt, wegen unfairen Praktiken gegenüber den Mitbewerbern. Und da sind wir wieder bei Snapdragon. Snapdragon kommt ja von Qualcomm. Ja. 873 Millionen Dollar mussten die jetzt zahlen, wegen unfairen Praktiken. Und müssen natürlich in Zukunft dann auch achten drauf, dass sowas nicht wieder vorkommt. Das wird natürlich schwierig bei so einem Quasi-Monopolisten. Ja, also ohne Kirin, Mediatek wäre da nicht viel los. Und somit, ja, haben wir hier eine Situation, die vielleicht auch in anderen Bereichen der Welt mal genauer unter die Lupe genommen werden sollte, ob da nicht möglicherweise eine Marktbehinderung stattgefunden hat. Das Ulefone 7 Armor, das ich schon mehrfach erwähnt habe, ja, das hat wieder mal eine haarsträubende Bearbeitung bekommen, ja, unter anderem mit einer Bohrmaschine, mit Messer, mit einem Hammer und so weiter und so weiter. Ja. Und auch hier zeigt es, dass es allen möglichen standhält. Beachtet mal den Fleck, der da drauf ist, schon am ganzen am Anfang. Also der ist also ich finde, das sieht etwas wie Hot Pixels, ja, wie so eine Ansammlung von Hot Pixels aus, ja. Der ist aber schon von Anfang an drauf, also der passiert nicht während den Tests, sondern war schon vorher. Hätte er doch lieber sollen nochmal explizit erwähnen, weil das gerade in der Endeinstellung sieht man das dann ganz deutlich. Das sieht auch so aus, als ob da irgendwas mit einem sehr heißen, runden, kleinen Gegenstand drauf gedrückt wurde. Das sieht so aus, als ob das eben ein Hitzeschaden wäre an dem Smartphone. Hätte gerne Erklärung dafür, aber die gibt's nicht. Ansonsten hält das Teil alles Mögliche aus, der Wahnsinn. Und das könnte auch ein Geocaching-Phone werden nächstes Jahr. Mal sehen. WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram könnten übrigens gesperrt werden Deutschland, genau, ja. Denn hier hat jetzt ein Gericht geurteilt, dass diese Vorwürfe, die BlackBerry macht, nämlich dass Facebook hier Patente von BlackBerry verletzt, tatsächlich rechtens sind. Und damit kann, wenn BlackBerry das möchte, bereits jetzt sofort das Urteil vollstrecken lassen. Auch wenn es noch kein rechtskräftiges, endgültiges Urteil ist, hat eben hier BlackBerry die Möglichkeit, das jetzt anzuweisen, und dann müsste tatsächlich in Deutschland Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram vorerst gesperrt werden. Ist ja Wahnsinn. Ja, mal sehen, was BlackBerry da jetzt macht. Das wird darauf ankommen, wie entgegenkommend sich jetzt Facebook zeigt. Alle drei Dienste gehören ja Facebook. Wenn die also jetzt eine schöne Summe zahlen an BlackBerry, wird es wohl nicht passieren. Wenn sie da weiterhin den Rechtsweg beanspruchen, dann denke ich wohl, wird auch BlackBerry das Urteil vollstrecken lassen. Und dann heißt es erstmal nichts mit diesen drei Diensten. Das wäre ein ganz schöner Hammer. Ich weiß ja nicht, ob das für BlackBerry zumindest mal imagemäßig guttun würde, wobei sie müssen ja auch nicht mehr auf ein Image groß achten, ne? Aber ich meine, gut, wenn das tatsächlich der Wahrheit entspricht, dass da Facebook Patente verletzt hat von BlackBerry, wäre das natürlich schon schade, denn BlackBerry hat eine tragische Firmengeschichte hinter sich, und solche Aktionen könnten natürlich auch dazu führen, dass eine Firma dann untergeht und andere mit ihren Sachen eben dann erfolgreich sind, und das ist auch ärgerlich. Auf der anderen Seite ist natürlich fraglich, ob die Patente dann tatsächlich eben Bestand haben. Das wird man dann am Ende sehen, aber jetzt ist erstmal hier Facebook in die Ecke gedrängt. Ja, interessant. Google Keep, also Notizen, ja, heißt das bei uns, ist wieder beim Assistant gelandet. Ja. Ganz am Anfang ging das ja schon mal, dass man mit Google Assistant auf eine To-Do-Liste beispielsweise, Einkaufsliste, in Google Keep, also Google Notizen, was einfügen konnte. Und die Funktion wurde dann rausgenommen und für To-Do-Listen ganz gesperrt, und für die Shopping-Liste wurde dann Google Express genommen. Das sorgte natürlich für Unmut und natürlich auch zum Ende von diesem Assistant-Feature, denn kaum jemand hat diese unsäglich schlechte Einkaufsliste bei Google Express genutzt, ja. Und entsprechend verlief das dann irgendwann im Sande. Jetzt hat sich Google wieder dazu entschlossen, das wieder zurückzuholen. Google Keep, also Notizen, arbeitet jetzt wieder mit dem Assistant zusammen. Das heißt, demnächst, also es ist schon angekündigt, dauert jetzt eine Zeit lang, bis es überall verfügbar ist, ja, diese Änderung. Und dann kann man wieder mit dem Google Assistant direkt auf eine Liste zugreifen, ja, und dort eben dann seine Sachen drauflegen. Ja, hier in einem Beispiel wird eben zum Beispiel gezeigt, wie man eine Liste anlegt und dort dann einen Artikel hinzufügt. Ja. Also, wieder zurück zum Anfang. Tja, so ist es, ne? So, das ist Google, ne? Gutes kaputt gemacht, gejammert und dann wieder zurück zum Guten. Das ist noch der beste Fall. Ansonsten, ja, wird es immer schlechter. Ach, Mensch, ich weiß auch nicht. Oh, Mann, ich hasse es. Ich hasse es, sowas über Google zu sagen, weil ich ja noch vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, Leute, absoluter Google-Fan, ja. Und dann ging alles in Bach runter. Ich lasse mich halt mal nicht gerne verarschen. So sieht es aus. Tja. Your Way lässt sich auch nicht gerne verarschen. Tschüss, USA. Your Way produziert nun ohne amerikanische Bauteile. Das Your Way Mate 30 ist komplett ohne amerikanische Teile produziert. Und die 5G-Netze, die aufgebaut werden, ebenfalls ohne amerikanische Teile. So passiert es halt mal. Langsam fangen die Presse in den USA auch an zu jammern. Ja, übrigens interessant, also man muss schon sagen, die Presse in der USA ist nicht ganz so blödsinnig wie die Presse bei uns. Das muss man schon sagen, ja. Weil bei uns wir haben eine freie Presse und die verhalten sich, als ob sie irgendwie gesponsert werden von irgendwelchen transatlantischen Instituten oder sowas, ja. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, aber sie verhalten sich so und das ist mir unbegreiflich. Also die amerikanische Presse ist da wesentlich genauer. Die sagt nämlich, wie dumm das von der US-Regierung war, und zwar wortwörtlich, ja, wie blöde das von der US-Regierung war, sowas so ein Vorgehen gegen China zu machen. Jetzt kommt es zurück, ja, das wird viele Arbeitsplätze in China kosten. Huawei hat auch, nicht in China, in den USA, ja, Huawei hat auch schon angekündigt, ein Hauptquartier aus den USA zu verlegen, in ein anderes Land, ja, und da werden auch wieder etliche Arbeitsplätze verloren gehen. Und jetzt werden viele amerikanische Zulieferfirmen, die vorher gutes Geld mit Huawei verdient haben, nichts mehr verdienen mit Huawei. Jetzt hat Huawei eigene Produktionsstätten bzw. andere Bezugsquellen und eben nicht mehr aus den USA. Und das heißt, für die Arbeiter in den USA weniger Arbeit ist gleich weniger Arbeitsplätze. So macht man sich das Land kaputt. Ja? Ja, aber wie gesagt, bei uns ist da noch nichts groß zu lesen, außer vielleicht so klein mal unten am Rand. Ne? Bei uns heißt immer noch, oder sieht man, oh, wie böse, ne? Böse Huawei, böse China, ne? Genau, und schlimm. Ja, man möchte ja schon fast schreiben, ne? Wenn es nicht gerade Trump wäre, würde man jetzt schreiben, oh, wie toll das Vorgehen ist. Ne? Aber wenn es Trump ist, ne, dann sagt man halt, naja, okay, ne, kann man nicht so schreiben. Also mach mal einfach so böse China, aber sagen nichts über Trump. Ne? Genau. Coole Sache. ansonsten gibt es eigentlich da auch nichts mehr Neues im Momentan. Wer übrigens noch Lust hat, einen neuen Review zu lesen über die Xiaomi Mi Watch, die ja auch vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist, der kann das tun. Ich lasse den Link hier auf jeden Fall auf der Seite. Call of Duty Mobile hat ein beachtlicher Rekord aufgestellt. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, nicht nur, dass sie eben als bestes Spiel, Android-Spiel gekürt wurden. Nein, die haben auch die Download-Zahlen wahnsinnig gesteigert und da auch neue Rekorde aufgestellt. In nur 2 Monaten haben die 172 Millionen Downloads produziert mit Call of Duty Mobile. Wahnsinn! Ist das nicht der Hammer? Also die Jungs haben es echt geschafft, hier Call of Duty Mobile zu einem echten Faktor zu machen im Android-Spielebereich, und das soll schon was heißen. So, ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, weil so gerade die First-Person-Shooter, die sind ja nicht so auf Android eingeschlagen erstmal, ne? Aber hier haben die offenbar alles richtig gemacht, nicht schlecht. Und somit dann auch hier die Activision und Tencent hat ja diese App hier auf den Markt gebracht, haben da natürlich auch jetzt einiges an Einnahmen generiert, ja. Zum Beispiel hieß es hier, dass bereits 87 Millionen Dollar eingenommen wurden. Das ist auch nicht schlecht. Wow, da kann man nichts sagen. Heftig. So, was haben wir denn noch? Ah ja, noch etwas Interessantes. Der Präsident von Huawei hat enthüllt, Harmony OS kommt jetzt doch 2020 auf Smartphones. Ne? Damit ist das hin und her natürlich perfekt. Ah, einmal, nein, es kommt. Ja, nein, es kommt doch nicht. Doch, ja, nein, es kommt. Ne? Und jetzt heißt es, es kommt 2020. Mal gucken. Ne? Man hat sich, irgendwie kann man sich noch nicht so entscheiden. Auch hier hört man auch wieder raus. Ne? Wie sie gesagt haben, ja, also Harmony OS kommt 2020. Ne? Aber natürlich bleibt Android das bevorzugte OS für seine Geräte. Also das heißt, ne, sie wollen sich da noch ein Türchen offen lassen. Ja, je nachdem, wie das sich das jetzt entwickelt, dass die dann sagen können, okay, hier ist doch wieder Android drauf. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es Harmony OS dann drauf machen. Das basiert ja auf Android, von daher ist es auch kompatibel. Der Rest interessiert mich nicht und Google-Dienste brauche ich nicht. Und fertig, ich will Harmony OS und zwar sofort. Ja, und Ende Gelände. Mate 30 ist übrigens jetzt auch in Europa überall zu bekommen, ne? Außer natürlich auf Firmen, die unter amerikanischer Obhut stehen, ja? Ich glaube, ich habe es auf Amazon auch noch nicht entdeckt, das Mate 30 Pro, ansonsten könnte es Frankreich, Spanien, überall gibt es eigentlich schon zu kaufen, ja? So, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Da haben wir erstmal noch von mir aus eine Frage, was meint ihr denn dazu? Bitte gebt mir da mal Feedback in der Line-Community. Sind die Links, die ich hier poste, denn überhaupt notwendig? Ich frag das deswegen, weil ich ein beachtlicher Teil der Zeit hier beim Recherchieren dazu verbrauche, um auch die Links eben in eine ansehnbare Form zu bringen, und ich habe irgendwie das Gefühl, als ob da gar nicht so viele Leute, außer ich erwähne mal einen Link zu direkt im Netcast, hier auf diese Links hier sich verlassen. Ich habe auch gesehen, dass manche Podcatcher, also Podcast-Clients, da überhaupt nicht viel einblenden und das also ganz versteckt ist, diesen quasi Begleitartikel zu dem Feed. Ja. Eigentlich sollte der direkt zu sehen sein, weil die ganze Seite hier als Intro-Seite sozusagen da ist mit allen Links drauf. Und jetzt stellt sich halt die Frage, ob das überhaupt was bringt. Nutzt ihr die Links? Findet ihr das gut, dass die Links drin sind? Oder sagt ihr, nee, also ich höre mir denn sowieso unterwegs an, da klicke ich nicht auf Links, fertig, ne? Außer es ist vielleicht was Besonderes, wie gesagt, was ich dann eh erwähnen würde in den Shownotes. Außerdem habe ich auch Gefühl, gut, das wird sich nicht mehr ändern, ja, denn beide Blogs, auf denen ich die Feeds ja veröffentliche, sind wohl jetzt auch dann entsprechend eingestellt als zu viel Links, ja, ihr wisst ja, das findet Google nicht gut, wenn es einen Blog gibt, wo zu viele Links veröffentlicht, ist ja ganz klar, warum, ja, das kann ich schon nachvollziehen, aber das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, je mehr Links ich veröffentliche, desto weiter rutsche ich runter in den Rankings bei Google. Denn die meinen, das ist reine Spam-Kanone. Ja, so was ich jetzt von Android Central gesagt habe, ja, denken die halt hier dann auch von meinen Netcasts, weil eben hier zu viele Links in auf alle möglichen Seiten gemacht werden. Also braucht ihr die? Wollt ihr die? Soll ich die weitermachen? Oder sagt ihr, nee, also ist jetzt nicht schlimm, wenn da keine Links drin sind? Und dann, wie gesagt, das würde also mindestens eine Stunde, anderthalb Arbeit einsparen, ja, wenn ich das nicht mehr hier in die Form bringen müsste. Ja, ich bin ganz schön faule Socke, gell? Ja. Ich versuche immer Arbeit zu sparen, wo es nur geht. Ne? Tja, ja, so bin ich halt. Der Chris hat etwas geschrieben, und zwar gibt es eine App, die nennt sich, wie das, Exodus Privacy, genau, Exodus Privacy im Play Store. Die zeigt an, welche Tracker und Berechtigungen in einer App stecken. Ja, finde ich generell auch ganz gut. Ich habe nur Angst, dass diese App halt für normale User eine Katastrophe wird. Ja. Also wenn ihr nicht sehr ängstlich seid, würde ich euch die Sachen empfehlen. Ja, mal gucken, da könnt ihr immer genau sehen, welche App was trackt. Aber lasst euch nicht verunsichern. Oftmals muss man ein bisschen um die Ecke denken, ja, um zu verstehen, warum zum Beispiel eine App Zugriff auf die Kontakte hat. Ja. Es ist als oft es ist ein Drama, wie viele Ein-Sterne-Bewertungen beispielsweise im Play Store gibt, nur weil da eine App zum Beispiel Zugriff auf die Kontakte haben will. Ja. Da wird Betrug unterstellt und alles Mögliche. Ja, aber wie soll man dann an jemand etwas zum Beispiel teilen, ja, wenn die App keinen Zugriff auf die Kontakte hat? Also jede App, die was teilen muss, braucht Zugriff auf die Kontakte. Ja, ist ja klar. Also solche Sachen, ne, beispielsweise muss man dann schon mit einbeziehen, sonst kann man gleich alle Apps löschen. So, mein Hals wird jetzt immer rauer momentan. Ja, ich hoffe, ich kann hier das noch zu Ende kriegen jetzt. der Gyrosensor war auch kurz hier angesprochen worden, ob es nicht denn Shooter gibt in Android, die den Gyrosensor unterstützen. Also ich habe mich da mal versucht zu erinnern. Ich glaube, es gab mal einen, der war aber dann von der Steuerung so übel, ja, dass man sich das wieder abgeguckt hat. Es gibt ein Problem bei diesem Gyro-Aiming. Ja. Zwei Probleme. Einmal die Kalibrierung, ja, die muss bei den Geräten auch konsistent bleiben, und da haben vor allem eben ältere und günstigere Geräte doch massive Probleme damit. Das heißt, nach kurzer Zeit sind die alles andere als genau. Und zweitens, wenn man das Smartphone bewegen muss, also den Winkel ändern muss, um zu zielen, ändert sich bei, je nachdem, was für ein Display man hat, auch die Sichtbarkeit. Bei einigen Geräten ist das so massiv, dass wenn man nicht genau auf das Gerät guckt, ja, dass man schon fast nichts mehr erkennen kann. Furchtbar. Ja. Klar, wenn es ein super gutes Display ist, fällt es kaum auf. Nur ein bisschen. Ja. Aber spätestens dann, wenn es irgendwo eine Reflexion gibt, ja, also so im Halbhellen, und auf einmal habt ihr die Fensterscheibe auf dem Display, weil ihr gerade das Handy so schön neigt, ja, dann ist Schluss mit Zielen. Also deswegen ist man eigentlich davon ziemlich schnell wieder weggekommen. Ja. Dieser Artikel, ja, schön, wenn der damit zurechtkommt, gut, ja, aber ich weiß nicht, ich bin da nicht sehr begeistert von diesem Gyro-Aiming, ja. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass die Gyrosensoren lange nicht genau genug sind. Ja. Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel hier das Handy als Wasserwaage benutzen will, muss ich das erstmal kalibrieren. Ja. Ja, und dazu brauche ich natürlich eine absolut gerade Fläche. Tja, ich will ja aber feststellen, ob diese Fläche gerade ist. Also seht ihr, wo das Problem ist? Und das heißt aber auch, die verstellen sich permanent. Ja, und das ist eben nicht gut. So, Chrome wird böse. So kann man das wohl zusammenfassen. Der Andreas hat da was gepostet. Chrome wird immer weniger attraktiv, nicht zuletzt mit der Überarbeitung der Erweiterungen, womit Adblocker nicht mehr gut funktionieren sollen, machen sie sich keine Freunde. Absolut. Wenn man das dann sieht in dem Zusammenspiel, dass sie ja auch quasi einen eigenen Adblocker quasi integriert haben in Chrome, der natürlich aber bestimmte Firmen durchlässt, ja, wird da draußen natürlich ein Schuh. Nicht, dass das nicht auch andere Adblocker machen würden, aber da kann man eben den Adblocker seines Vertrauens installieren. Ansonsten, bei mir ist Chrome weg vom Fenster, Firefox, da läuft uBlock Origin und Privacy Patcher, und zwar auch auf der Mobilversion, und das ist auch besonders wichtig. So, zum Thema übrigens sind wir gekommen, wegen der Möglichkeit bei Firefox, was ich sehr, sehr schön finde, dass jetzt auch YouTube-Videos aus dem Fenster zu lösen sind, bei der Windows-Version, ja. Die Funktion ist als Bild im Bild bekannt aus Fernsehen in den 90ern, schreibt Andreas. Ja, das ist tatsächlich eine feine Sache. Somit kann man eben die Videos auf YouTube eben wesentlich besser sehen, auf der Oberfläche. Ganz nett ist das. Und eben so ist man eben auf das Thema gekommen. Ja. Ich nehme auf dem Smartphone NewPipe dafür. Ja, das gibt es im F-Droid Store. Gelobt sei Side-Loading, ja. Und damit kann man das auch ganz wunderbar im Hintergrund nutzen, YouTube und so weiter, also sehr, sehr schön. Und für die Linux-Nutzer gibt es natürlich auch YouTube-DL, ja, wo man sich dann auch die Videos so angucken kann, wie man es gern hätte, nachdem man sie heruntergeladen hat, ja. Genau, also nicht, dass ihr das machen sollt, ja, aber es wäre die Möglichkeit, weil gerade im Linux-Bereich haben ja die User immer wieder Schwierigkeiten, ja, weil manche nutzen da eben weder Firefox noch Chrome und dann eben so Videos zu gucken, ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. So, dann gibt es noch Stadia. Was war denn da nochmal das Problem? Ja, genau. Also es ging darum, dass der Ewald geschrieben hat und einen Artikel auch verlinkt hat, dass eben Stadia so schlecht geredet wird. Im Google Watch Blog war das wohl, ja genau. Aber ich muss sagen, da steht das Google Watch Blog mit der Aussage, dass das Stadia so super gut ist, ziemlich alleine da. Ja, also das hat schon eine Aussage, wenn so viele Seiten, die eigentlich auch Google-affin sind, dann eben schreiben, Moment mal, also das ist ein Schuss in den Ofen. Ne? Ich habe das ja letzte Woche schon mal angesprochen. Ne? Und da schreibt der Ewald dann auch noch, ich kann es nicht bewerten, allerdings denke ich schon, dass Microsoft und Sony ein Interesse haben, das schlecht zu reden, um es dann in den nächsten Jahren selbst zu machen. Also da muss ich sagen, Sony hat es schon längst gemacht. Sony hat den eigenen Dienst schon seit geraumer Zeit auf dem Markt. Die hatten sogar schon ein eigenes kleines Gerät auf den Markt gebracht, um das zu tun. Das ist aber schon wieder verschwunden. Mittlerweile gibt's das auf der PS4, diesen Streaming-Dienst, nennt sich PS Now. Also da ist Google weit hinten dran her. Dass die natürlich ein Interesse haben, dass es von Google vielleicht schlecht geredet wird, ja, das kann ich mir auch schon vorstellen. Nur wie gesagt, die können ja nicht die ganze Tech-Presse schmieren. Die meisten oder fast alle schreiben eben, dass es schlimm ist. Und wenn man auch sieht, was es jetzt an Problemen gibt, es heißt ja nicht, dass der Dienst generell schlecht ist oder nie funktionieren wird. Nur, dass es momentan eben ziemlich übel ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, der Dienst ist noch nicht mal dahingehend auf den Prüfstand gestellt worden bei diesen ganzen Redaktionen, wenn man eben nur eine maue Internetverbindung hat. Die haben alle super gute Internetverbindungen mit tollen Latenzzeiten und so weiter. Und selbst die haben halt Schwierigkeiten anderer Art. Ja, ja, also von daher denke ich, passiert es eben nicht nur auf diesen Schwierigkeiten jetzt allgemeiner Natur mit diesem Streaming-Gaming, was eben Google anbietet, sondern mehr dahingegen, dass auch Google viele Funktionen, die angekündigt wurden, eben einfach nicht da sind, dass eben hier Etikettenschwindel stattfindet, 4K und es ist kein 4K zum Beispiel und so weiter und so weiter. Das wird eben hauptsächlich moniert. Und dann noch ein Satz zum PS4-Controller. Also der PS4-Controller funktioniert schon geraume Zeit auch ohne Root an Android-Geräten. Ja. Da hat der Chris das wohl verwechselt mit den PS3-Controllern. Jetzt erst in der neuen Zeit ist es so, dass die Games, die eben Gamepads unterstützen, aber diesen PS4-Controller nicht unterstützen, weil die sich auf die Steuerung mit einem Xbox-Controller wohl festgelegt haben. Ja, die Sachen kommen halt aus den USA und dort ist halt Xbox das, was bei uns die PlayStation ist. Ja, und deswegen gibt es da eben offenbar Probleme. Ja. Ich hoffe, das wird noch hier nachgereicht, die Unterstützung. Also so Call of Duty geht zum Beispiel jetzt nicht bei mir mit Controller, weil ich nur einen PS4-Controller zur Verfügung habe. Und während andere Spiele beispielsweise Evoland wunderbar schon seit eh und je mit dem PS4-Joystick funktionieren, Gamepad funktionieren, kein Problem. Yo! Dann komme ich auch jetzt zum Schluss zur App der Woche. Audio Recorder hat es diesmal gemacht. Wieder eine Open Source Free Software App aus dem F-Droid Store. Wenn ihr das downloaden wollt, am besten holt euch die F-Droid App. Da habt ihr den ganzen Store zur Verfügung und installiert aus dieser App die anderen Apps hier von F-Droid, wenn ihr das von der Seite herunterlädt, was geht. Also ihr könnt auch die APK direkt runterladen, nur dann bekommt ihr keine Updates und so weiter. Und deswegen nehmt lieber die F-Droid Store App und ladet damit herunter. Die Sache ist nämlich die, warum bin ich auf Audio Recorder gekommen? Ich habe ja einen wunderbaren Audio Recorder, den ich auch nicht ersetzen werde im Android im Honor View 20 drin, da wurde jetzt mit der mit der Magic UI 3.0 noch weiter verbessert. Und der ist einfach fantastisch und der ist tief im System integriert. Da brauche ich wirklich nichts anderes. Aber hinsichtlich dem Audio Recorder, der jetzt für die Pixel-Geräte geliefert wird, habe ich mir gedacht, Mensch, da muss es doch eine Alternative geben. Eine einfache, schnelle Alternative für alle anderen, die jetzt entweder keine Honor- oder Huawei-Geräte haben und auch keine Pixel-Geräte. Und da bin ich eben auf diesen simplen Namen Audio Recorder, die App, gekommen. So simpel wie der Name, so simpel ist auch die App, hat aber trotzdem alles, was man braucht. Man kann sogar etliche verschiedene Formate auswählen. Ja, Moment, ich öffne die gerade mal. Und zwar gibt es dann in den Einstellungen, man kann also Speicherpfad festlegen, natürlich die Eingabequelle kann festgelegt werden, wenn der also mehrere Mikrofone angeschlossen hat oder auch Bluetooth, die Abtastrate für die Qualität, dann das Encoding, Ogg Vorbis, WAV, FLAC, M4A, MP3 und Opus, das alles könnt ihr auswählen, wenn euer Gerät das auch unterstützt, die meisten machen das. Auch ob ihr Mono oder Stereo aufnehmen wollt und so weiter. Es gibt auch noch Voice-Filter, könnt ihr das Ganze durch einen Bandpass-Filter laufen lassen, sodass quasi nur die Sprache zu hören ist, damit die Hintergrundgeräusche ziemlich verschwinden. Ja. Man hat auch eine Skip-Silence-Funktion, bedeutet also, wenn ihr nichts sagt, dann geht das in Pausenmodus und wenn ihr anfängt zu sprechen, dann wird weiter aufgenommen. Perfekt zum Beispiel, um Sprachnotizen zu machen, die etwas länger dauern. Ja, ganz cool. Und noch einige andere Funktionen sind drin, die eben das Ganze ziemlich ausgereift erscheinen lassen. Die Aufnahme ist ziemlich simpel. Ja, unten auf die Aufnahmefunktion drücken, schon geht die Aufnahme auch los. Und wenn ihr fertig seid, einfach das Häkchen dort und schon wird diese Aufnahmen gespeichert in einem Verzeichnis. Und dieses Verzeichnis könnt ihr sogar direkt öffnen. Ja? Öffne Aufnahmeordner ist da zum Beispiel Funktion und schon geht euer, bei mir ist es jetzt der Mix Explorer auf und zeigt mir hier die Dateien in dem speziellen Verzeichnis für diesen Audio Recorder. Also sehr, sehr schön. Das heißt, die Dateien sind nicht irgendwo versteckt, sondern die sind zugreifbar für euch, um die zum Beispiel zu verschicken, auf Line zu posten oder was weiß ich immer auch damit zu tun. Sehr cool. Und ihr habt auch eine Favoritenliste, wo ihr die markieren könnt. Und natürlich könnt ihr die auch umbenennen, weil die Uhrzeit und Datum alleine ist nicht unbedingt immer so perfekt. Ne? Und deswegen kann man die Aufnahme einfach umbenennen, sodass es weiter Sinn ergibt oder mehr Sinn ergibt. Ne? Ja, und wie gesagt, die ganze App ist natürlich kostenlos, Open Source, Free Software, ist ziemlich platzsparend, nur 5,5 Megabyte. Und von daher ist es eigentlich der perfekte Ersatz dafür. Ihr glaubt gar nicht, wie mächtig die App tatsächlich ist, so simpel wie dieses System ist. Probiert es mal aus mit diesen Sprachnotizen. Das ist richtig gut. Ja, da kann man richtig was mit anfangen. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, dann möchte man das auch sicherlich nicht mehr missen. Audio Recorder im F-Droid Store kostenlos zum Download. Was will man mehr? Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Die Links noch, ja, und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Oh, und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And volumes rule that world.